Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Folge Nummer 8. Drei sind einer zu viel. Zum Glück sind wir nur zu zweit. Oder auch nicht, keine Ahnung. Hallo Nils. Hi Chris. So, fangen wir mal wieder mit deiner Zusammenfassung an. Ja, Architekt und toller Liebhaber Jack, Charlottes neuer toller Fang, wünscht sich einen Dreier mit einer zweiten Frau. Die Freundinnen diskutieren damit sehr verschiedenen Meinungen drüber. Samantha hat eine Affäre mit dem Weinhändler Ken, die etwas aus dem Ruder läuft, wenn dessen Frau Sam auffordert, bei einem Dreier zur Rettung ihrer Ehe dabei zu sein. Carrie ist überrascht über aller Erfahrungen mit Dreiern und darüber, dass Big schon mal verheiratet war. Nachdem sie seine Ex-Frau kennenlernt und erfährt, dass er ihr damals untreu war, stellt sie ihn zur Rede, damit sie diese dritte Person in ihrer Beziehung wieder los wird. Miranda ist beleidigt, dass keine ihrer Freundinnen mit ihr einen Dreier haben will und antwortet daher auf eine Zeitungsannonce. Das ist so unglaublich. Diese Folge Ja, hat ich so liebe viele sie. Punkte. Ich Das habe ist so Tränen lustig. gelacht. Ja. Womit wollen wir anfangen? Mit Charlotte oder mit Miranda? Mit Charlotte. Sie ist ja dann auch der Grund, warum die sich überhaupt über drei unterhalten. Genau, sie ist im Endeffekt diejenige, die einen Typen kennenlernt. Wie immer ein toller neuer Fang, wie immer eine Frage nach einem sexuellen Fantasien, die Charlotte verunsichert. Und zum ersten Mal eine, die sich scheinbar bereit ist, mitzumachen. Was man Ja, ja ja. sehr erstaunt an. Sie lernt ja Jack beim Tanzen gegen Analphabetismus kennen. Stimmt. Wie kommt man auf die Idee, so eine Veranstaltung so zu nennen? Und okay, fragen wir lieber nicht. Ja, auf jeden Fall dieser komische Jack, der erinnert mich immer an irgendeinen Schauspieler. Ich glaube an diesen Bacon. Kevin Bacon, ja, so eine Kevin Bacon, ja. dunklere Version von Kevin Bacon, stimmt. Und ich glaube, mit einer hübscheren Nase, weil er Als dann noch Kevin so eine Bacon? krüppelige Nase hat, der Bacon. Ich mochte Kevin Bacons Nase, glaube ich, immer ganz gerne. Okay, also seitdem ich South Park geguckt habe und er da veralbert wurde, ist mir diese Nase so extrem immer aufgefallen. Es Ich ist google jetzt unglaublich. Kevin Bacons Nase. Vielleicht Okay. operiere ich die auch in meinem Kopf, wenn ich an ihn denke. Ja, auf jeden Fall lernt Charlotte mal wieder jemanden Neues kennen, wie in den letzten Folgen ja auch schon, die komische Sachen mit ihr haben wollen und diesmal soll es ja ein Dreier sein. Und scheinbar hat sie noch nie darüber nachgedacht, einen Dreier zu haben. Wie Ja. sie ja sonst nie darüber nachdenkt, irgendwas anderes zu haben, außer Ich Blümchensex, weiß komischerweise. gar nicht. Ja. Ne, sonst ist Wahrscheinlich. es halt immer irgendwas Komisches und naja, auf jeden Fall spricht sie dann wieder mit den Mädels darüber und die Mädels sind dann halt auch so, ah ja, also zumindest Miranda schon Dreier? Nee, Miranda hatte ja Ich auch weiß keinen nicht, ob sie das Dreier. sagt, aber sie ist dem auf jeden Fall sehr aufgeschlossen gegenüber. Genau, im Gegensatz zu Ja. Carrie, weil Samantha. Carrie, naja, die sieht da irgendwie keinen Sinn drin, irgendwie einen Dreier zu haben oder findet das auch gar nicht so gut. Nee. Naja, und Samantha, die kennt das irgendwie gar nicht anders. Genau. Wobei sie ja ganz feste Ansprüche stellt, nur als Dritter dazuzukommen zu einem existierenden Pärchen und auf keinen Fall als Pärchen einen Dritten dazuzunehmen, weil die Dynamik da schwieriger ist. Wobei ich nicht weiß, ob sie Pärchen überhaupt macht, aber da legt sie ja großen Wert drauf. Ja, Sie hatte irgendwie also wenn sie welche Bedürfnisse macht, dann macht danach. sie das zumindest nicht in dieser Folge. Was ich verstehen kann. Ja. Nein, ich meine, wenn, also ich kann mich gerade nicht erinnern, ob sie jemals eine längere Beziehung hat, in der dann sie in der Rolle wäre von der Frau, die eine Frau dazu bittet, quasi. Und in der Position möchte sie das ja nicht machen. Sie meint ja, sie möchte nur die Dazugebetene sein, die dann wieder Ich gehen kann. glaube, da kommt später was, aber nagel mich nicht drauf fest. Naja, Also, sie wird ja in den sie acht hat Staffeln ja irgendwann in mal eine Zukunft so ein paar Beziehung haben. Beziehungen und Ja. die mehr oder weniger länger gehen, aber ja. Nee, interessantes Thema. Vor allem, weil sie ja immer damit rumposaunt, dass sie ja so offenherzig allen gegenübersteht. Ja. Was ich nicht Deswegen ist. verstehe, ist, dass Dreier mit zwei Männern in der Folge überhaupt nicht angesprochen werden. Das scheint nicht zu existieren. Stimmt. Es ist Ich dachte. tatsächlich immer eine Frau, die zusätzlich dazu kommt. Genau, und auch in ihren Konversationen geht es nur darum, dass irgendwie noch eine Frau mit dazukommt, um ihm einen Gefallen zu tun oder so. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also, es Ja. scheint nicht so zu sein, als ob sie sich selber irgendwie einen Dreier wünschen würden. Mit zwei Nee, tut sie ja auch nicht. Also das merkt man ja auch schon sehr. Also Charlotte, das geht nicht von Charlotte aus. Es ist mal wieder so ein Wunsch von ihrem neuen Freund. Es gibt und sie möchte ihn ja halten. Und deswegen möchte sie ja was mit ihm Neues probieren und eventuell... Ja, ja, weil er perfekt ist, so wie alle davor, bis auf die sexuelle Abweichung. Ja, das ist wobei... Das so komisch bei Charlotte. Wobei sie irgendwie scheinbar ein Händchen für sowas hat. Ja, also wenn ich jetzt mal die ganzen Staffeln mal zurückblicke... Die immer die sexuellen Abweichungen kriegt. Das heißt Abweichungen. Bis jetzt ist es ja auch nichts. Das ist Spanking gewesen und Blowjobs. Wow. Ja, bei ihr, also in der Charlotte-Welt sind das schon Abweichungen, glaube ich. Ja, doch. Ja. Also diese Abweichungen oder in Anführungszeichen Abweichungen, wie wir sie jetzt gerade nennen, werden bei den anderen Mädchen jetzt auch noch in den nächsten Folgen, glaube ich, auftauchen. Ja, da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber bei ihr ist es halt sehr auffällig jetzt in der ersten Staffel. Es gibt auf jeden Fall in dieser Charlotte-Geschichte einen Moment, wo sie dann später auf dem Ball sind, wo sie ja die dritte Frau irgendwie, bevor sie den Blickkontakt zu dieser dritten Frau herstellt, mit der dann ja fast der Dreier zustande kommt, gibt es einen Moment, wo auch Carrie als Erzählerin irgendwie sowas sagt wie, und dann sah sie quer durch den Raum und wusste, dass das vielleicht doch was werden würde mit dem Dreier oder so. Und dann siehst du den Kameraschwenk und ich dachte so, und jetzt einen Typ und er muss ja sagen. Das wäre so cool und dann ist es dann doch nur eine Frau, die sie mitnehmen. Aber das wäre so eine schöne Auflösung gewesen irgendwie. Okay, wir machen einen Dreier, aber ich nehme zwei Typen. Ja, das wäre schön, ja. Aber ich finde es halt auch ganz schön, wie sie damit spielt, weil sie ist so ein kleines verspieltes Mädchen. So, ja. Zwinker, ich habe gerade gezwinkert. Ich glaube, sie mag das einfach generell, wenn sie Aufmerksamkeit bekommt oder wenn sie jemand sexy findet. Ich glaube, damit kann man bei ihr ziemlich weit kommen, wenn man ihr das Gefühl gibt. Ich glaube, sie ist so ein Typ Mensch, die sich nicht dessen bewusst ist, wie sexy sie ist. Sie auf andere wirkt. Und da finde ich das halt sehr manipulativ von diesem Jack, der ihr das dann ja auch nochmal sagt, ne? Ja. Um halt zu sagen hier, ja, guck mal, du bist so sexy, du musst doch unbedingt mal einen Dreier haben. Das finde ich so ein bisschen bäh. Also finde ich nicht richtig. Fühlt sich ganz schlecht an. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt, also das ist auf jeden Fall so ein Kernpunkt in dieser Folge. Was der zweite Kernpunkt ist, ist Miranda. Ja. Miranda sitzt ja dann bei diesem Anfangsgespräch mit den Mädels zusammen und stellt dann halt die Frage, beziehungsweise die Frage wird ja rumgereicht, mit wem man denn gerne mal von den Freundinnen ein Dreier haben möchte und wird einfach vergessen. Ja. Und da hadert sie ja die ganze Zeit dran, ne? Ja. Und da gibt's so Momente, die absolut, also total eigenartig sind. Also Miranda hat halt Probleme, das merkt man. Sich selbst als Frau so zu akzeptieren, wie sie ist, nicht permanent dominant drüber zu kommen und sich einzugestehen, dass sie halt auch sexy sein kann. Und ich finde, bei dieser Folge ist sehr, sehr auffällig, dass sie sehr an sich hadert, weil sie halt permanent bei ihrem Psychologen halt so rumsitzt und auch zwischendurch versucht, halt ihre Freundinnen anzumachen. Wobei, vielleicht sieht man jetzt nur den Psychologen. Also wahrscheinlich sitzen alle, also es ist ja eine amerikanische Serie, also sitzen in Wirklichkeit wahrscheinlich alle vier jede Woche stundenlang beim Psychologen und sind in Therapie. Und in diesem Fall wird da mal reingeschnitten, was ja ganz witzig ist. Ja, da kann ich jetzt auch noch was vorwegnehmen. Im Film, im ersten Teil, spricht sie auch mit einem Psychologen. Hat sie auch eine Sitzung mit dem und ist auch ein sehr wichtiger Teil von diesen, von ihrer Geschichte. Ja. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es sonst keine anderen Mädels geben wird, die sonst zu einem Psychologen gehen. Dann, das ist ja dann eher erstaunlich. Also, ja. Oder vielleicht war das in den 90ern auch noch nicht so üblich oder so, aber wenn ich drüber nachdenke, ist es ja in neueren amerikanischen Serien irgendwie vollkommen üblich, dass alle immer in Therapie sind. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich habe im Hinterkopf noch irgendwas. Genau, ich glaube, Carrie lernt John Bon Jovi bei, also nicht den John Bon Jovi, sondern anderen, also den er dann verkörpert. Also bei einer Therapiesitzung kennen, beziehungsweise der sitzt dann im Wartezimmer. Aber das kommt dann zukünftig, egal. Nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, Miranda ist eigenartig, sie actet sehr komisch, sie benimmt sich sehr komisch. Ich verdenglische jetzt alles. Ich war auch nicht so gut. Ich glaube, sie fühlt sich einfach wahnsinnig zurückgewiesen durch diese. Weil sie sich selbst schon nicht so attraktiv findet. Und wenn dann schon die einzelnen besten Freundinnen keinen Sex mit einem haben wollen, was ich sowieso ganz komisch finde. Ja, also, ich möchte keinen Sex mit meinen besten Freunden haben. Also selbst wenn man ihn nicht direkt miteinander hätte, weil es ja darum geht, irgendwie mit dem Partner und einer guten Freundin. Aber also die Vorstellung ist schon komisch, gute Freunde zum Dreier dazu zu bitten. Ja, aber vielleicht sind wir ja auch einfach viel zu spießig. Nein, ich weiß nicht, ob es aus dem Impuls kommt, aber. War nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Mir wurde das ja auch schon mal vorgeworfen, dass ich zu spießig bin, weil ich keinen Dreier wollte. Nee, ich sage ja nicht generell was gegen Dreier, aber ich glaube, die besondere Dynamik in einem Dreier ist problematisch, wenn man beide Leute gut kennt oder so. Also vielleicht ist es aber auch perfekt, also na vielleicht, weil man sich so gut kennt und keine Ahnung. Ich glaube, das kommt auch auf die Beziehung zu den einzelnen Personen an und wie intim auch die Personen miteinander umgehen. Aber ich stelle es mir halt schwierig vor, danach wieder auf die gute Freunde-Ebene zurückzugehen. Also ich glaube, das ist so eine Gewöhnungssache. Ich glaube, das ist wirklich eine Gewöhnungssache, wie du auch selbst mit dem Sex selber umgehst, wie offen du damit bist. Ich meine, es gibt so Beziehungen, da reden die Menschen, die miteinander zusammen sind, nicht über Sex, nachdem sie Sex hatten. Mhm. Und währenddessen wird auch nicht gesagt, wenn einem irgendwas wehtut oder wenn einem etwas nicht gefällt, weil es einfach zu peinlich ist. Mhm. Also so häufig, wie ich mitgekriegt habe, dass auch bei offenen Partnerschaften die Personen, die dann mit anderen Leuten Sex haben, ihre Fetische ausleben, aber die hauptsächliche Person, mit der sie zusammen sind, noch nie darüber gehört haben, dass da tatsächlich dieser Fetisch entsteht oder existiert. So, dass man dann so kompartmentiert oder wie auch immer. Also, dass man so sagt, okay, das findet im nicht monogamen Teil statt. Ja, und das finde ich schon sehr, sehr komisch, weil man doch, finde ich, in einer Beziehung sehr offen miteinander umgehen muss, damit es nicht zu solchen Problemen kommt. Ja, ja. Vor allem auch, wenn du eine offene Beziehung hast, also da sowieso, also wenn du darüber redest, dass du etwas magst, was dein Partner nicht mag und dir das woanders holst und alle sind im Endeffekt dafür, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Aber das könnte vielleicht so ein Stolperstein sein, der dann irgendwann wieder zurückkommt. Nee, es ist ein interessantes Thema und ein Thema, worüber man länger reden könnte. Kommen wir am besten gleich mal weiter zu den Outfits. Dein Top-Outfit in dieser Folge. Tatsächlich Miranda, als sie das Pärchen trifft dann. Also sie hat so ein schwarzes Kleid mit einem wahnsinnigen Dekolleté an. Ja. Und ich glaube, ich mochte auch ihr Make-up total gerne. Also da war sie total super schön. Wo sie dann einfach nur reingeht, sich versichert, dass sie dabei wäre und dann wieder rausgeht. Was ja auch so eine Situation ist. Also wenn du dich an dieses Pärchen mal... Ja, die auch total nervös und endlich bei jemand, der nicht total hässlich ist. Voll fies auch. Und der Typ ist total knuffig. Ja, also ich weiß auch nicht, warum sie wieder rausgeht. Ja, weil sie einfach nur eine Bestätigung haben wollte. Aber ich finde, das ist so dieses Gefühl, wenn du mit Leuten chattest und die nicht mehr antworten, obwohl eigentlich die Ebene gepasst hat. Ghosting. Ja, furchtbar. Nee, das ist eine Situation, die echt furchtbar war. Also Miranda, nicht schön. Nicht schön, Miranda. Ach, du meinst, das war nicht nett von ihr? Nein. Naja. Ja, aber die beiden sind ein Paar. Dann können sie mal drüber reden. Jetzt haben sie eine Erfahrung. Da kann man doch in der Partnerschaft auch was draus machen. Ja, aber ich denke, das besser ist dann andersrum, halt... oder? Ach, ich weiß nicht, also das fühlt sich für die bestimmt an wie so ein Seitendieb, als wären sie die hässlichen Entlein. Ach so, ja. Weil sie ja am Anfang sagen, dass sie nur hässliche Mädels, Mädels waren. Ja, dann haben sie es vielleicht auch mal verdient. Ja, das kann sein, ja. Ja, doch. Ja, da hast du recht. Das kann sein. Genau. Und das Worst Outfit? Habe ich nicht. Mir ist du hast kein Worst Outfit. Nee, okay. Ich habe kein Worst Outfit. Ich habe nichts. Jetzt kommst du bestimmt gleich mit irgendwas um die Ecke, das ich hässlich hätte finden sollen, aber ich habe keins. Also das Miranda-Kleid ist mir auch aufgefallen, wo man so ihre Brüste sieht und das total toll ist. Also das schmeichelt ihr total und die roten Haare passen super dazu. Okay, ist auch mein Top-Outfit. Das ist jetzt wieder dein Worst-Outfit. Nein, das war nicht mein Worst-Outfit. Mein Worst-Outfit war ein Outfit von Carrie, mal wieder. Blauer langer Mantel, hellblaues, blümchenartiges Shirt, was so ein bisschen nach Dessous aussieht. Blümchenshirt und ich habe es nicht bemerkt. Ja, also das ist so wie diese Decken, diese Tischdecken, weißt du, diese gehäkelten. Ja. Die ganz viele Frauen auch als Reizwäsche irgendwie anhaben. Mille fleurs. Genau. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Also ging gar nicht. Und was ich halt noch ganz, ganz schlimm fand, sind diese Sakkos. Alle tragen in dieser Folge Sakkos. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vor allem Samantha und Miranda tragen Sakkos, die so unfassbar schulterpolsterartig 90er sind und unfassbar hässlich sind. Unfassbar. Geht gar nicht. Gar nicht. Das sind so die Teile, die ich furchtbar fand. Hm. Nee. Sakkos sind aber auch prinzipiell schwierig. Schwierig, ja, aber es gibt halt auch Frauen, die das richtig gut tragen können. Hm. Wirklich. Also da. Bei wem bin ich da? Achso, da bin ich bei den anderen Filmen. Romeo und Michelle. Aber naja, wir schweifen wieder ab. Oder ich mal wieder. Kommen wir zu den Zitaten. Dein Favorite, diese Folge. Als Carrie die Frau besucht von Big, übrigens auch einen sehr komischen Move, finde ich. Stimmt. Also gar nicht drüber geredet. Sehr creepy. Ja? Ja. Brauchen wir jetzt aber nicht ausführen. Da sagt sie über sie, nachdem sie sie kennengelernt hat. Sie war schön, intelligent und sie hatte mich erobert. Ich muss sie umbringen. Ist so großartig, ja. Ja, wobei ich da die Kombination von den Zeiten, also sie war schön und ich muss sie umbringen, sehr merkwürdig fand, aber ich habe es mir auch nicht im englischen Original angehört. Da wäre es bestimmt sowas wie, jetzt musste ich sie umbringen oder so. I had to kill her, bestimmt. Mhm. Also auf Deutsch fand ich es ein bisschen komisch übersetzt, aber der Satz war so lustig. Was wir auch nochmal anführen müssen oder kurz mal erläutern müssen, also die geht ja zu dieser komischen Ex-Frau, die wieso so komisch? Extrem. Ja, weil die scheinbar immer noch mit Big redet und das habe ich nicht so rausgefunden. Also einerseits haben sie ja noch Kontakt. Andererseits hatte spontan gedacht, die haben bestimmt eine WhatsApp-Gruppe, wo sie sich dann. Zu der Zeit gab es keine WhatsApp. Ich weiß, aber meine Überlegung war, so eine Art von Beziehung haben die bestimmt noch. Also, dass sie sich zwischendurch irgendwie was texten oder so, aber sich dann auch Monate nicht sehen oder so. Ja, aber da finde ich das schon ganz eigenartig, weil angeblich hat Big ja auch von ihr gehört, dass sie mit Carrie irgendwie sich gedatet hat einen Termin hatte. Und hat Big dann gesagt, dass er mit ihr zusammen hat oder ein Date hat mit ihr? Oder das kam halt so gar nicht raus. Und das fand ich schon komisch. Und in diesem Kontext gesehen, dass Carrie dann die Ex-Frau besucht, das muss doch für die Ex-Frau irgendwie ganz, ganz eigenartig gewirkt haben. Aber es kommt nicht raus, weil die sich im Nachhinein, obwohl dieses Buchding mit einem Mädchen, das ihre Zauberzigaretten hat und sich woanders hin träumen kann. So eine geile Geschichte. Das ist so bescheuert. Hallo. Die kleine Cassie mit ihren Zauberzigaretten. Ich konnte da echt nicht mehr. Das ging gar nicht. Das hat irgendwie bei mir irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich nicht wusste, haben die jetzt drüber geredet, haben die nicht drüber geredet? Was ist denn da? Was ist denn zwischen den beiden noch? Ja, das ist eine gute Frage jetzt, wo du es so erwähnst. Also ja, komisch. Ja. Also ich hatte das, glaube ich, so verstanden, dass die Frau ihm sagt, dass sie einen quasi, und da ist diese neue Kinderbuchautorin, die jetzt bei mir ist oder so, aber das würde ja heißen, dass sie sich wahrscheinlich jeden Tag darüber unterhalten, wie ihr Tag war. Und das ist ein bisschen komisch, wenn man seit 10 Jahren nicht mehr zusammen ist und sich im Schlechten getrennt hat oder so. Wahrscheinlich wusste sie dann tatsächlich, dass Carrie seine Freundin ist. Und dann ist es aber komisch, dass sie so aufgeschlossen, also dann bei später auch noch so aufgeschlossen auf sie reagiert und nicht sagt, sie wollen mich doch nur aushorchen mit ihrer Geschichte und so. Ja, es ist echt eigenartig. Das ist ein bisschen komisch. Ja, hast du noch ein Zitat? Nee, ich habe sonst keins. Okay. Hast du jetzt wieder 10? Ach, 20 gefühlt. Okay, dann entscheide dich für eins. Nein. Doch. Nein. Den Rest. Oh, das sind so viele tolle Zitate. Das ist so unfassbar. Den Rest können die Hörenden dann doch direkt in der Folge sehen. Okay, dann entscheide ich mich tatsächlich für ein Zitat. Und zwar ist ja diese eine Szene, wo Samantha, Carrie und Miranda irgendwie, ich glaube, in so einem Make-up, in der Make-up-Abteilung stehen. Hm. Und dann... Oh, ganz toller Lippenstift, den Miranda da ausprobiert. Ich finde ihn überhaupt nicht zu orange. Nur so by the way. Genau, das wird jetzt gleich erwähnt. Samantha und Carrie unterhalten sich so ein bisschen darüber, wie das denn ist, ob das mit dem Dreier im Endeffekt okay ist. Und auf jeden Fall sagt Samantha Folgendes. Doch ideal, ohne Schmutz, ohne Verdruss. Hört sich an wie eine Reklame für Kloreiniger. Findest du diese Farbe erregend? Man musste es Miranda lassen, sie legte sich ins Zeug. Etwas zu orange. Wie sie ihre Lippen betont und den Kopf so hin und her wackelt. Ja. Unglaublich. Das ist dieser Move. Geil, echt. Aber auch so verzweifelt. Ja. Sie fragt den Psychologen dann auch noch, dass, ob er sich das vorstellen könnte mit ihren Dreier zu haben. Wie verzweifelt kann man bitte schön sein? Ja, das war eine sehr merkwürdige Situation. Aber ich habe Tränen gelacht, wirklich Tränen gelacht. Sehr schön, auch seine indirekte Psychologenantwort darauf irgendwie. Können wir darüber sprechen, warum Sie mich das jetzt fragen? Ja. Oder so. Das ist so unfassbar gut, unfassbar gut. Ja, ich habe echt gelacht und ich bin auch wohl... Also, das sind jetzt so, wenn man sich die Staffel jetzt bisher anguckt, waren die letzten beiden Folgen... Die sind angekommen. Die sind wirklich angekommen. Okay, 3 nehme ich dann an auf der Stanford-Skala. Ja, definitiv 3. Geht gar nicht anders. Ja. Wir müssen bald die 4 einführen, wenn es so weitergeht. Naja, es ist ja so, 1 wäre ja so ein, es ist nicht gut. Ja. Aber es ist guckbar. Mitte ist, okay, sie haben es versucht. Es ist immer noch okay, aber nicht schlimm. Und 3 ist halt... Super. Ja. Es gibt keine Folge, die wirklich schlecht ist. So, also es gibt keine, wo man 0 sonst geben würde, wir auch den würde ich Podcast jetzt sagen. Nicht machen. Man macht ja keinen Podcast über Serien, bei denen Folgen schlecht. Ja, vielleicht ist man auch zu sehr in der rosaroten Sex and the City Brille. Ach, was, wir? Nein. Never. Ausgeschlossen. Wir sind objektive Berichterstatter. Bitte absolut, nicht. Absolut, ja. Wir sind hier hochprofessionelle Journalisten. Wir dürfen uns Journalisten nennen, denn dieser Begriff ist nicht geschützt. Stimmt. Wir machen uns einen lila Presseausweis. Ein lila Katzenpresseausweis. Genau, dann sind wir auch wieder mit dieser Folge durch. Das war Folge Nummer 8. 3 sind einer zu viel und diesmal war der dritte nicht zu viel, denn der dritte war gar nicht da bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Nils. Tschüss. Tschüss, Chris.